Erstes Unglück dir, Zerstörer, der selbst keine Zerstörung erlebt hat. Unglück dir, Untreuer, der selbst keine Untreue erfahren hat. Denn wenn du mit dem Zerstören fertig bist, wirst du selbst zerstört werden, und wenn du deine Untreue beendet hast, wird man dich untreu behandeln. Zweiter Jahwe, sei uns gnädig, denn wir hoffen auf dich. Sei unsere Stärke jeden Morgen und unsere Hilfe in Zeiten der Not. Dritter, wegen deines großen Lärms fliehen die Völker, und wenn du dich erhebst, zerstreuen sich die Nationen. Vierter, dann sammelt man Beute wie Heuschrecken, und man läuft darin umher wie Käfer. Fünfter, Jahwe wird erhaben sein, weil er in der Höhe wohnt. Er wird Zion mit Gerechtigkeit und Recht erfüllen. Sechster, du wirst sichere Zeiten haben, denn Weisheit und Wissen werden Sicherheit bringen, und die Ehrfurcht vor Jahwe wird ihr größter Schatz sein. Siebter, draußen klagen die Helden, und die Friedensboten weinen bitterlich. Achter, die Straßen sind verlassen, und die Reisenden bleiben weg. Man hat den Bund gebrochen, die Städte misshandelt und die Menschen verachtet. Neunter, das Land welkt in Trauer dahin, der Libanon stirbt in Scham ab, die Saronebene wird zur Steppe, und Basan und Karmel verlieren ihr Laub. Zehnter, nun will ich handeln, sagt Jahwe, nun will ich mich erheben und meine Macht zeigen. Elfter, ihr plant nutzlose Dinge und bringt nichts Wertvolles hervor. Euer Zorn ist wie ein Feuer, das euch selbst verzehrt. Zwölfter, dann werden die Völker wie Kalk verbrannt, wie abgeschnittene Dornen, die im Feuer verbrennen. Dreizehnter, hört, ihr Fernen, was ich getan habe, und erfahrt, ihr Nahen, meine mächtigen Taten. Vierzehnter, die Sünder in Zion werden zittern, und die Gottlosen werden von Angst ergriffen. Sie fragen, wer von uns kann bei diesem verzehrenden Feuer bleiben? Wer kann bei dieser ewigen Glut leben? Fünfzehnter, wer ehrlich lebt und die Wahrheit sagt, wer kein Geld durch Erpressung annimmt und Bestechung ablehnt, wer nicht auf Mordpläne hört und sich weigert, Böses zu sehen, 16. Der wird auf Höhen wohnen, und felsenfesten werden seine Burg sein. Er wird immer genug Brot und Wasser haben. 17. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen und ein weites Land betrachten. 18. Du wirst über die vergangene Schreckenszeit nachdenken und fragen, wo ist der, der das Geld zählte? Wo ist der, der es wog? Wo ist der, der die Türme zählte? 19. Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk, dessen Sprache dunkel und unverständlich war, dessen Worte stammelnd und sinnlos klangen. 20. Zion, die Stadt unserer Feste. Deine Augen werden Jerusalem als eine sichere Wohnung sehen, wie ein Zelt, das nicht bewegt wird, dessen Pflöcke niemals herausgezogen werden und dessen Seile nicht reißen. 21. Dort wohnt der mächtige Jahwe, zu unserem Schutz. Er ist wie breite, fließende Ströme um uns herum, die keine Ruderboote befahren und keine großen Schiffe überqueren können. 22. Denn Jahwe ist unser Richter, Jahwe ist unser Herrscher, Jahwe ist unser König, er wird uns helfen. 23. Deine Seile sind locker, sie halten den Mast nicht, und das Segel kann nicht gespannt werden. Aber dann wird viel Beute und Raub verteilt werden, so dass sogar Lahme reichlich plündern können. 24. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin krank. Denn das Volk, das dort wohnt, hat Vergebung seiner Sünden erhalten.